Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister und herzlich willkommen. Heute habe ich für euch zwei Argumente von den Atheisten, und das sind ihre Hauptargumente, womit sie angeblich die Existenz Gottes widerlegen wollen. Sie wollen damit sagen, es gibt Gott nicht, mit diesen zwei Argumenten. Und ich werde euch hier in diesem Video zeigen, wie ihr ganz einfach dieses Argument oder diese zwei Argumente widerlegen könnt, bi'idhnillahi ta'ala. Das erste Argument, meine lieben Geschwister, ist, dass sie sagen, wir können Gott weder sehen, noch fühlen, noch anfassen. Also mit keinem unserer Sinne können wir Gott erfassen. Weil die Wissenschaft sagt ja, wir haben fünf Sinne, mit denen wir unser Drumherum erfassen können. Das ist das Sehen, das Hören, das Schmecken, das Fühlen und so weiter. Und die sagen, weil wir diese Sachen nicht bei Gott machen können, so gibt es Gott nicht. Das ist ihr erstes Argument. Wie kann man das widerlegen? Und zwar ganz leicht. Und das ist eine Theorie, die weder Fuß noch Hand hat. Die hat keine Stabilität. Denn wir können argumentieren, hast du schon mal Liebe gesehen? Strom? Hast du Energie gesehen? All diese Sachen, Argumente können wir bringen. Und mit einer einzigen Sache, und zwar mit der Liebe oder mit Strom oder mit jeglichen Dingen, Wärme, können wir diese Sachen widerlegen. Wir haben diese Sachen nicht gesehen, nicht angefasst, ja, nicht gefühlt mit der Hand ist damit gemeint. Oder wir haben sie nicht gesehen, nicht gerochen, nicht geschmeckt. Und somit ist ihr Argument schon hin. Ganz einfach. Also das, was wir hier sagen, oder was die sagen, ist kein Argument, womit man sagen könnte, dass es Gott nicht gibt. Beziehungsweise dieses Argument ist kein Argument, dass es Gott nicht gibt. Das hätten wir ganz einfach geklärt. Was ist nun das zweite? Das zweite Argument ist, dass sie mit der Ungerechtigkeit kommen. Sie sagen, es kann keinen Gott geben, da es so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt gibt. So viel Ungerechtigkeit, so viel Schwierigkeiten, so viele Probleme. Und wir sagen, das ist genauso kein Argument, dass es Gott nicht gibt. Denn bloß, weil zum Beispiel ein Chef, ein Mitarbeiter, der eigentlich hochqualifiziert ist, eine schlechte Arbeit machen lässt, ihn zum Beispiel putzen lässt oder ihn saugen lässt oder sonstige Sachen, den Müll entfernen, und er zu dir in deinen Augen ist ja der Stichpunkt, ungerecht ist, heißt es noch lange nicht, dass es den Chef nicht gibt. Du fühlst dich nur ungerecht behandelt, du weißt aber nicht, was die Weisheit dahinter ist. Vielleicht will der Chef dir zeigen, dass wir Menschen alle gleich sind in dieser Sache, dass wir nicht hochmütig sein sollten und dass jeder, sei es hochqualifiziert oder nicht, auch mit anpacken sollte überall, wenn er nichts zu tun hat. Und das sieht man zum Beispiel in den chinesischen Ländern oder Städten, kann man das sehr gut beobachten. Da kommen die Chefs und gehen selber und putzen durch die Gegend, weil sie davon überzeugt sind, dass jeder mit anpacken soll. Das ist nur ein Beispiel. Und daran sieht man, dass Ungerechtigkeit oder das Argument der Ungerechtigkeit kein Argument ist, dass es Gott nicht gibt. Man kann jetzt sehr viel rumargumentieren und um die Beweise drum herum spielen und sagen, okay, beweis du mir doch, dass es Gott gibt. Und dann fangen manche Leute an, darüber zu diskutieren, und sie bringen Beweise, sie sagen, schau doch Himmel und Erde an, das sind doch die Spuren, und ihr kennt all diese Beweislagen. Ihr könnt sie alles in YouTube, in anderen Videos von Doktoranden und Gelehrten nachschauen und nachhören und anschauen. Doch ich will euch hier eine Methodik ans Herz legen. Und zwar, wenn jemand zu euch kommt und sagt, beweis mir doch, dass es Gott gibt, dann fangst du nicht an, dich zu verteidigen und sagst, ja, guck mal hier, das. Nein, du gehst aus dieser Position heraus und sagst, beweis du mir doch, dass es keinen Gott gibt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, meine lieben Geschwister. Denn wir sind davon überzeugt, wir wissen es hundertprozentig, dass es Allah gibt. Und dass er ein einziges, kein Partner, kein Kind hat, nichts. Er ist einzig und allein. Und nichts ist ihm gleich. Wir wissen das. Doch er zweifelt an seiner These. Und er kommt und fragt uns. Und bevor wir in die Verteidigungssituation gehen, gehen wir in die Gegenfrage und sagen, beweist du uns. Und sobald er diese Sache tut, dass er anfängt, sich zu beweisen, oder er versucht dir zu beweisen, dass es Gott nicht gibt, kommt er mit diesen zwei Argumenten, was wir gerade eben erwähnt haben. Und diese zwei Argumente kannst du ihm ganz leicht widerlegen. Und somit ist die Grundlage, worauf er basiert, dass es keinen Gott gibt, aus dem Weg geräumt, und dann kann man mit dieser Person ehrlich und aufrichtig ein schönes Gespräch führen. Auch wenn man die Person vielleicht nicht davon überzeugt, dass es Gott gibt, weiß man, dass man ehrlich und aufrichtig miteinander diskutieren muss und richtige Argumente bringen sollte, wenn es um solche Themen geht. Barakallahu fikum, inshallah ta'ala konnte ich euch helfen. Jazakumullah khairan für das Zuhören und immer wieder einschalten. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er euch euer Segen, euer Wissen vermehrt und abonniert diesen Kanal, aktiviert am besten noch gleich die Glocke, damit ihr immer Bescheid bekommt, verteilt ihn überall, damit andere davon Bescheid bekommen und inshallah ta'ala wird es in Zukunft viele solche ähnliche Videos geben. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.